Was ich bis jetzt gelernt habe, ist, dass klar gibt es über das, was ich gesagt habe, irgendwelche Unklarheiten. Alle haben verstanden und denken, dass wir das verwenden können, auch im täglichen Leben. Eigentlich Meditation ist sehr eng verbunden mit dem täglichen Leben. Und das wird nicht so klar betont in der Theravada-Tradition, in der ich am Anfang ausgebildet bin. Dann ich selbst, ich habe lange mich mit Theravada-Meditation, Vipassana beschäftigt und das sogar gelehrt. Dann, wenn ich kam nach Tschechien und war konfrontiert mit dem, was hier mit den Sitten und so weiter, was hier herrscht, ich war vollkommen also im Stress, ja. Weil ich habe gedacht, welche Regeln und solche Regeln, und dann kommen meine Mitschülerin aus dem Gymnasium und dann kissen sie mich und so, ah ja, Thomas, was machst du und so. Und ich war in solchen Stress, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, ja. Erklären, dass wir haben solche Regeln, das verstehen sie sowieso nicht. Und dann habe ich daran gedacht, dass diese Theravada-Tradition ist ideal, solange man, wenn man die Regeln ernst nimmt, solange man im Wald lebt, aber wenn man aus dem Wald weggeht, dann ist man vollkommen verloren. Ich bin immer noch verloren, aber viel weniger, indem ich mich mit Mahayana beschäftigt habe und mit kompetenten Lehrern in Mahayana, in Zen-Tradition, in tibetanische Tradition, habe ich auch Gelegenheit hat zusammen zu sein. Und dann hat sich meine ganze Einstellung zu Buddhismus allmählich ziemlich radikal hat sich geändert. Ja. Besonders wenn man hier lebt im Westen, man muss sich orientieren an die Denkweise von den Menschen hier. Ne. Man kann nicht immer operieren auf Denkweise von den Menschen in Burma oder Thailand und erwarten, dass sie die Menschen hier sich danach richten. Das ist vollkommen Unsinn, ja. Aber man wird so trainiert und deswegen die Lehrer in Theravada natürlich, besonders in Waldtradition, wo ich war. Die sehen es sehr ungern, dass jemand nach Europa oder nach Amerika fährt. Und sie wissen genau, dass dann man ist mit ganz anderen Situationen konfrontiert und kann man nicht, solange man nicht im Kloster lebt, man kann nicht die Regeln anhalten. Und da in der Mahayana-Meditation natürlich, man lernt ganz andere Sachen. Man muss, und das werden wir im heutigen Vortrag betonen, man fängt einfach von Ende. Nirvana ist ein Zustand, in dem wir sind. Und das ist zu realisieren. Der Geist hat eigentlich Natur von Nirvana, indem es sich an nichts bindet, er kann alles sozusagen akzeptieren. Alle Sachen, die wir mögen, alle Sachen, die wir nicht mögen, alle Sachen, die mit denen wir konfrontiert sind und die mit Zuneigung oder Abneigung erklären, diese Natur des Geistes, immer bleibt dieselbe. Und das ist zu realisieren in der nicht-dualistischen Meditation. Und in tibetanischer Meditation ist genau auf denselben philosophischen Grundlagen basiert wie Zen, das ich auch gelernt habe und dem ich mich mit chinesischer Philosophie beschäftigt habe. Das ist auch ziemlich nahe zu chinesischen Philosophie. Natürlicher Zustand ist Zustand von sozusagen Leerheit. Und Leerheit ist immer rein. Diese Unreinheit, wir bringen hinein durch Denken. Und das ist zu realisieren. Auch wenn wir über Atmen meditieren, es ist genau das, was wir realisieren möchten, wenn wir sozusagen nicht-dualistische Einstellung zur Meditation haben. Und nicht-dualistische Einstellung zur Meditation, so muss man selbst erleben. Egal, welche Tradition man glaubt und man übt, diese Realisierung ist, Voraussetzung für die Realisierung ist sogenannte große Weisheit, transzendentale Weisheit. Transzendentale Weisheit ist nicht besonders gute Übersetzung, obwohl es benutzt wird. Sehr oft. Transzendentale heißt etwas, was nicht in der Welt ist, aber diese große Weisheit eben ist große Weisheit, weil es in der Welt bleibt. Der Bodhisattva und jemand, der nicht dualistische Meditation übt, er basiert sich auf der Welt. Nicht auf der Welt als diese Objekte der Weisheit, wie man in Theravada-Meditation lernt. Die sind sehr wichtig. Man soll sie definitiv lernen und damit sehr familiär sein, was die Skandhas sind, was die Grundlagen von Wahrnehmung sind, was die Elemente von Wahrnehmung sind, was bedingte Entstehung ist, was Vergänglichkeit ist. Man muss damit sehr familiar sein. Aber alle diese Sachen passieren nur, wenn man denkt. Die sind alle basiert auf Denken. Jetzt in der nicht-dualistischen Meditation, und wir werden das auch während des Retreats dazu kommen, wir wollen erleben, was passiert, wenn wir nicht denken. Die Lage ist ganz anders. Was passiert, wenn wir nicht denken? In der Sanskrit-Tradition oder in indischer Philosophie, diese Verständnis von Denken ist ganz anderes als in westlicher Philosophie, was sogar die Studenten von indischer Philosophie nicht ganz davon bewusst sind. Denken heißt einfach, wenn der Geist ein Bild hat, ein Objekt hat. Das ist Denken. So, wenn wir meditieren über ein Objekt, so wie Atmen und nicht denken und uns auf Atmen konzentrieren, das ist in indischer Yoga. Und Yoga ist sozusagen, Verständnis von Yoga ist Grundlage für Verständnis von indischer Philosophie. in dem indische Philosophie immer spricht von Befreiung, und Befreiung ist das Samadhi. Ist egal in Buddhismus, in Hinduismus, in Jainismus. Wir wollen Samadhi, damit wir uns von Stress, von Unbequemlichkeit der weltlichen Erfahrung befreien, wie man es immer interpretiert. Es gibt große Unterschiede, aber diese Essenz ist das immer dasselbe. Wir üben Yoga, damit wir Samadhi erreichen. Und dazu in Hindu-Yoga besonders werden betont die Asanas, die physische Übungen, Pranayama, die Übungen mit Atmen. Das sind alle Voraussetzungen, damit man zu dem Zustand von Samadhi kommt. Der Körper muss sehr stabil sein und entspannt, und Atmen muss fein sein. Durch feines Atmen kommt fein, bringt zum Ausdruck feinen Geist, und ohne feinen Geist, wir kommen nicht zur Meditation. Und der feine Geist hat immer als Begleitung feines Gefühl, feine Empfindung und feine Wahrnehmung. Ohne feine Wahrnehmung gibt es kein feines Gefühl. Ohne feines Gefühl gibt es kein feiner Geist. Wir meditieren, damit wir feinen Geist erleben, der uns öffnet die Tür zur Einsicht. Die Tür zur Einsicht gehört dem feinen Geist. Das ist sehr klar erklärt, auch in den Suttas. Ich habe mich lange mit Pali Suttas beschäftigt. Zum Beispiel Bahuvedanya Sutta, Majjhima Nikaya erklärt, dass der Weg zur Befreiung ist der Weg von Erfahrung von immer feineren Gefühlen, bis das feinste Gefühl, das transzendiert alle weltlichen Gefühle, Empfindungen, ist dann die Befreiung. So wird erklärt in den Suttas, nicht nur in Mahayana, nicht nur in, besonders dann in Tantra, wird es weiter verarbeitet und sozusagen zur Perfektion gebracht, indem man die Mittel, nicht übliche Mittel, verwendet, damit man es realisiert. Dieses feines Gefühl, das alle weltlichen Gefühle sozusagen transzendiert. Das hat zu tun mit Yoga. Und wir beschäftigen uns jetzt mit der Meditation über Atmen, und wir werden uns auch während Retreats damit beschäftigen und versuchen, etwas in Praxis zu erleben, was wir gelernt haben in Theorie. Hoffentlich werden Sie sich erinnern an das, was wir gelernt haben. Ich will das nicht immer wiederholen. Wir haben gelernt die neun Stufen von dem Geist, das zu Samadhi sich lenkt, wie er dann in Samadhi bleibt, die Voraussetzungen. Ich werde das noch wiederholen während der Retreat. Und dann, wie man, wenn man sich bemüht, was passiert, wenn man sich bemüht? Wenn man sich nicht bemüht, passiert nicht. wenn man sich bemüht, dann kommen die Hindernisse, ja? Deswegen erste Sache zu lernen ist, wie man mit den Hindernissen umgeht. Die Hindernisse kommen, wenn man sich bemüht. Die kommen nicht, wenn man sich nicht bemüht. Und indem man sich nicht bemüht, man glaubt nicht, dass es Zustände gibt, wenn diese Hindernisse vollkommen weg sind. Das wird auch erklärt in den Suttas. Der Prinz Jayasena, glaube ich, heißt er. Er glaubt nicht dem jungen Samanero, dass es gibt Samadhi. Er glaubt es nicht. Samadhi ist Zustand von Reinheit des Geistes, ja? Und diese Reinheit des Geistes bleibt so lange, wie man in Samadhi bleibt, die mit dem Objekt verbunden ist. Aber die Samadhi von Realisierung, die Samadhi von Befreiung, ist eben mit keinem Objekt verbunden. Und das ist dieses Geheimnis von Befreiung. Die wahre Befreiung hat kein Objekt, in dem Nirvana ist kein wahres Objekt. Es ist nicht das wahre Objekt, aber man kann auch nicht sagen, dass es nicht existiert. Es existiert und nicht existiert gleichzeitig. Wunderbare Geheimnis. Es existiert, wenn es nicht existiert, dann unsere Bemühung hat keinen Sinn. Und wenn es existiert überhaupt nicht als ein Objekt im üblichen Sinne. Sanskrit, ich immer betone, ich habe mich mit Sanskrit Pali beschäftigt. Dieses Sprachstudium hat auch ist sehr wichtig für Philosophie, für Verständnis. In Sanskrit, Objekt heißt Alambana, das heißt etwas, worauf man den Geist hängen kann. Ah ja, ich habe vergessen, mein Handy. Ich bitte um Entschuldigung. Wenn ich rede, bin ich bisschen in Samadhi und dann vergesse ich alles. Ja. Und so ist es auch gut. Wenn man was macht, muss man alles anderes vergessen. Aber vorher muss man dann genau die Bedingungen dafür arrangieren, und das ist schwer. Na gut, dann in der Yoga-Tradition, in Sanskrit, Objekt heißt etwas, worauf man den Geist hängen kann. So wir erklärt in den Kommentaren, so wie wir unsere Hemd auf Hänger hängen, so hängen wir den Geist auf den Objekt. Aber solange der Geist auf dem Objekt hängt, wir verstehen nicht den Nirvana. Und das ist ein Geheimnis. Wir verstehen nicht Nirvana, weil Nirvana ist kein übliches Objekt. Nirvana ist etwas, was nicht geschaffen ist. Und unsere Objekte sind von dem Geist geschaffen. Sind Erzeugnisse von unserem Geist. Deswegen dieselbe Objekte, wir sehen alle auf andere Weise. bisschen ähnlich, indem wir Menschen sind, aber auch nicht ganz ähnlich, wenn sie zum Beispiel nach Brasilien, es gibt noch in Amazonas Leute, die ganz andere die Sachen sehen, als wir gewöhnt sind. Und die bis praktisch bis jetzt wissen nicht, was Geld ist und so weiter. Wollen auch nicht wissen. Jetzt sind gezwungen, allmählich, aber wollten sie auch nicht wissen. Weil sie haben andere Struktur von Vision der Welt, wie der Levi Strauss, der französische Ethnologe, so schön geschrieben hat. Ganz andere Struktur des Geistes. Und natürlich, wir verstehen nicht das Denken von den Tieren, weil sie haben auch ganz andere Struktur des Geistes. Und wir sehen unsere Welt je nach der Struktur des Geistes, das wir haben. Und diese Struktur, wir haben fabriziert, wir haben gemacht. Jetzt aber, wenn wir meditieren, wir machen das bewusst. Das ist Meditation. Das ist Wissensklarheit. Wir machen es bewusst. Und wenn wir das bewusst machen, dann wir können uns, obwohl wir denken, gibt es kein Ich, das denkt. Das ist ein Zustand, das man nicht erklären kann. Muss man selbst erleben. Es denkt, aber es gibt kein Ich, das denkt. Und zu dieser Wissensklarheit zu kommen, eben braucht man Shamatha. Es ist unmöglich, ohne Shamatha zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und Shamatha erst übt man immer mit einem Objekt, normalerweise. Mein Lehrer in Taiwan, der Meister Shen Yan, er hat immer auch am Anfang Anapana geübt, wenn dieses Mentalbild von Atmen stabil ist im Geiste, dann hat er die Zen-Techniken geübt. Kwato, Koan, Kung An und so weiter. Ich rede jetzt nicht von Zen. Und natürlich, das ist sehr wichtig. Der Geist muss die Fähigkeit haben, das Objekt der Wahrnehmung der Aufmerksamkeit sehr stabil im Geiste zu behalten. Und das ist auch ein Teil von Achtsamkeit, von Sati. Es gibt Achtsamkeit im Sinne von Shamatha, es gibt Achtsamkeit im Sinne von Vipassana. Achtsamkeit von Sinne von Shamatha ist, dass wenn man die Aufmerksamkeit auf das aufgewählte Objekt führt, man wird nicht von anderen Objekten gestört und verfolgt sie nicht. Das bringt die Schärfe in dem Geist und die Schärfe des Geistes ist dann Klarheit, Licht des Geistes. Und Licht des Geistes ist dann Voraussetzung für Weisheit. Der Geist muss Licht haben, muss Klarheit haben, damit er die Sachen wahrheitsgemäß unterscheidet. Und wahrheitsgemäß unterscheiden im Buddhismus heißt Ichlosigkeit. Die Objekte entstehen im Geiste, aber die gehören keinem Ich. Die gehören keiner Seele. Die gehören keinem bestimmten Prinzip, das die Realität schafft, erzeugt und so weiter. Damit man es erlebt, muss man Stärke des Geistes haben, dass er sich nicht mit dieser Vergänglichkeit identifiziert. Und das ist Vipassana. Vergänglichkeit ist da, aber man identifiziert sich nicht damit. Indem wir uns mit Vergänglichkeit identifizieren, wir haben Stress. Und Achtsamkeit ist dann das Mittel, mit dem man sozusagen den Stress im Schach hält. So, ich trinke jetzt Tee, ich esse und so weiter, aber indem ich Achtsamkeit habe, obwohl ich weiß genau, dass Geschmack und so weiter und alles, was ich mit den Sinnen erfahre, ich identifiziere mich nicht damit. Dann bin ich achtsam. Ich identifiziere mich nicht damit, wenn ich es, damit mein Geist in Ruhe bleibt, dann konzentriere ich mich an das Objekt, dann ist es Shamatha. Wenn ich dann diese Ichlosigkeit von dieser Erfahrung, das heißt Vergänglichkeit von dieser Erfahrung betrachte, dann ist es Vipassana. Und das soll bleiben im täglichen Leben. Dann fängt man an, von Meditation wirklich diese Erfüllung zu haben. Sonst Meditation wird auch leiden. Aber am Anfang, diese Leiden kann man nicht vermeiden, indem man nicht versteht diese Hindernisse. So diese Achtsamkeit über die Objekte des Geistes, die dann den Geist vereinigt und macht es möglich, dass wir den Körper als vergänglich verstehen, Gefühle als vergänglich verstehen, Geist auch vergänglich verstehen, fängt an mit Erklärung von den Hindernissen. Erste Sache, die man lernen muss, ist dann, wie man mit den Hindernissen umgeht. Die Hindernisse muss man erkennen, damit man die Wahrheit, die Fähigkeit hat, die Wahrheit zu erkennen. Also erst diese Satipatthana Sutta erklärt die Hindernisse, dann erklärt unsere Erfahrung in der Welt. Was sind die Aggregate? Ja? Aber wir verstehen nicht die Aggregate, solange wir nicht verstehen die Hindernisse. Warum haben wir Stress? Warum leiden wir? Weil wir die Hindernisse haben. Ist ganz einfach. Und indem wir die Hindernisse haben, wir identifizieren uns mit unseren Gefühlen, mit unserem Körper, mit unserem Geist. Und dann, wir verstehen nicht, dass wir nicht den Geist auf die Objekte hangen und nach den Objekten angreifen, indem wir sie mit selbst identifizieren. Aber die Objekte, die Bilder des Geistes sind kein Selbst, sie sind kein Ich. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Und das ist dieses Verständnis, diese Achtsamkeit, das zu Wissensklarheit führt. Und nur durch Wissensklarheit kann man sich befreien. Alles, was man lernt, ist eigentlich Wissensklarheit. Tibetanischer Buddhismus betont es genauso wie Theravada. Aber diese Wissensklarheit im tibetanischen Buddhismus ist basiert auf Verständnis von Einheit, das nicht so in Theravada betont wird. In Theravada wird betont Differenzierung. Wir wollen jetzt Meditation über Atmen lernen, dann, wenn wir uns bemühen, es so treiben, dass wir diese Erfahrung, unmittelbare Erfahrung haben von von Einheit, dann wir auch betonen diese Einheit von Atmen, Gefühl und Denken. Das ist sehr wichtig zu erleben. Jetzt wir haben gesagt, in der Meditation über Atmen gibt es zwei andere Techniken. Erste Technik ist, dass man diese Einatmen und Ausatmen, so wie in Theravada, auf einer Stelle betrachtet, bei den Nasenlöchern, die Kommentare meistens erklären. Jetzt durch die Mahasi wird popular auch die Bauch, aber normalerweise bei Atemlöchern, man verfolgt nicht Atmen innerhalb des Körpers, nicht außerhalb des Körpers und die Achtsamkeit bleibt auf einer Stelle. Jetzt, wir haben angefangen zu lernen, was wir auch werden fortsetzen, wenn wir weiterlernen, nächste Woche vielleicht und dann auch in Tschechien in dem Retreat. Dann gibt es Aufmerksamkeit, die dann mit Yoga verbunden ist, das nicht erklärt in Theravada ist. Und das ist Aufmerksamkeit auf die Periode zwischen Einatmen und Ausatmen und zwischen Ausatmen und Einatmen. Diese Periode auch in Yoga ist die wichtigste Periode in Pranayama. So, man widmet sich bewusst dieser Periode und Achtsamkeit. entwickelt sich auch auf diese Periode, die soll man klar erklären. Und das auch ist sehr vorteilhaft, indem wir Interesse haben für nicht-dualistische Philosophie und nicht-dualistische Techniken von Meditation. Die tibetanische Praxis, auch das Dolpo Tulku lehrt und so weiter, das sind die Mittel für nicht-dualistische Verständnis von unserer Erfahrung. Egal welche Techniken wir benutzen, alle sollen dafür zu führen, damit wir diese nicht-dualistische Essenz von unserer Erfahrung unmittelbar erfahren und die Wahrheit in unserem eigenen Körper und Geist erleben. Erst durch klare Verständnis, das ist auch sehr wichtig, Dialektik und Philosophie und so, besonders tibetanischer Buddhismus betont das. Dolpo Tulku hat lange Jahre das gelehrt, was der mittlere Weg ist und wie man dazu kommt. Und dieser mittlere Weg ist eigentlich unsere Erfahrung von bedingten Entstehung. Und bedingte Entstehung ist Erfahrung von einem Geist, das nicht an Ich sich bindet. Mit Ich oder Seele oder wie man immer es heißt, dann gibt es keine Erfahrung von bedingten Entstehung. Bedingte Entstehung ist nur möglich, wenn es kein Ich gibt, kein Prinzip von Ich. Und das ist, was die Sutras von großer Weisheit oder transzendentale Weisheit heißen, dass egal welche Praxis wir üben, wir müssen unbedingt auch die Theravada-Praxis zu großer Weisheit kommen. Große Weisheit ist die Weisheit, dass es gibt überhaupt nichts in unserer Erfahrung, womit wir, darauf wir so ein Ich anwenden können, gibt es überhaupt nicht. Von Anfang an nicht. Und das müssen wir unmittelbar erfahren, egal wie welche Techniken wir dazu benutzen. Das ist die Besonderheit von buddhistischer Meditation, buddhistischer Philosophie. Aber es ist Philosophie nur für die Erfahrung. Und die Erfahrung, dann diese Erfahrung, wenn wir das haben, dann die Philosophie ist schon da. Es braucht keinen Beweis. Und wir können auch keinen Beweis geben. Es ist unmöglich. Niemand kann. Nicht mal der Buddha konnte. Beweis ist die Erfahrung selbst. Und die Erfahrung ist nur möglich, wenn man auf Grundlage von Achtsamkeit Shamatha und Vipassana zusammenbindet. Das ist in allen Traditionen. Jetzt, wenn wir über Atmen meditieren, dann Schlüssel ist auch, dass wir verstehen, wenn wir nicht denken an Einatmen und Ausatmen, indem, wie ich erklärt habe, wenn wir im Geiste ein Objekt haben, wir denken. Auch wenn wir keine Gedanken haben, keine Bilder im Geiste haben, wir denken, solange unser Geist auf einem Objekt, auf einem Bild im Geiste hängt. Oder ist verbunden. Deswegen in Buddhismus, wenn Sie besonders tibetanischer Buddhismus lernen, Sie lernen sehr, sehr klar, was Zustand von dem Geiste von Buddha ist. Der Buddha, damit er die Sachen wahrheitsgemäß erfährt, er braucht keine Aufmerksamkeit. Er braucht kein Vitarka-Vichara. Er braucht nicht diese Aufmerksamkeit anzuwenden auf irgendwelchen Objekt. Er einfach spiegelt die Objekte, wie sie sind in dem Geiste. Und das ist der mittlere Weg. In diesem Prozess gibt es kein Ich. Dieser Prozess von Entstehen von Ich ist Prozess von Entstehung des Geistes. Und das muss man bewusst in der Meditation erleben. Und dafür muss man frei sein von den Hindernissen, sonst erlebt man es nicht. Man gleich identifiziert sich mit den Gedanken und mit den Gefühlen, mit denen die Gedanken bestimmt begleitet sind. Und Wahrnehmungen und so weiter. Man identifiziert sich damit. Man identifiziert sich damit erst, indem man diese Hindernisse hat. Und diese Hindernisse sind begründet auf Zuneigung und Abneigung. Wir haben auf natürliche Weise, wenn wir denken, diese Zuneigung und Abneigung dann sozusagen wie der Dirigent von einem Orchester, die dann kontrollieren uns, unsere Denkenprozesse und das, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und das ist unsere Welt. Der Buddha hat immer betont, damit wir die erste Wahrheit erleben, wir müssen wahrheitsgemäß die Welt erkennen mit Wissensklarheit. Was ist Erkennen die Welt? Die Welt hat kein, und die Welt ist auch unsere Körper, er hat keinen Kern, der selbst existiert, nicht in Gedanken, nicht in Körper, nicht im Geiste. Alles existiert in Beziehungen und nichts entsteht ohne Beziehungen. Und das erlebt man durch Wissensklarheit. Aber diese Wissensklarheit kommt nicht ohne Achtsamkeit. Und Wissensklarheit, erste Aufgabe von Wissensklarheit, ist die Hindernisse des Geistes zu beseitigen. Und dazu ist Shamatha. Wenn wir die Hindernisse des Geistes beseitigen, der Geist wird Klar. Wenn der Geist ist klar, wir können entspannt sein. Und wir haben Klarheit. Wir haben erklärt, erste Hindernis ist Faulheit. Faulheit ist, das bedeutet einfach, dass wir nicht achtsam sind. Das ist Faulheit. Und wir sind nicht achtsam, indem wir, ich habe erklärt, nach Asanga, indem wir nicht Glaube haben an das, was wir machen, dass es wirklich so ist. Das heißt, dass der Geist kann sich reinigen, dass diese Unreinheiten des Geistes im strengen Sinne gehören nicht dem Geist. Die sind sozusagen Gäste des Geistes. Die Natur des Geistes ist nicht Unreinheit. Die Unreinheit haben wir selbst geschaffen durch unseres Nichtwissen. Und unseres Nichtwissen führt uns dazu, dass wir vollkommen dominiert sind von unseren Zuneigungen und Abneigungen. Statt die Wahrheit zu konfrontieren, wahrheitsgemäß, also nach den Tatsachen. Wir konfrontieren es durch unsere Zuneigungen und Abneigungen. Und wir denken, dass die objektiv sind. Die sind objektiv. Natürlich sind objektiv, aber nur im Rahmen von unseren Konstruktionen. Aber nicht im Rahmen von der Realität. Weil die Realität, wie wir gesagt haben, hat keine Ich-Kerne. Dann, wir haben erklärt, die Hindernisse, normalerweise sind fünf Hindernisse, die uns hindern, diese Klarheit des Geistes zu erfahren. Klarheit des Geistes heißt, dass man sich nicht automatisch nach diesen Zuneigungen und Abneigungen richtet, sondern man bleibt in der Mitte. Man schafft Gleichheit gleich in dem Geiste. Wenn die Hindernisse weg sind, man schafft Gleichheit in dem Geiste. Wenn der Geist nicht Gleichmut hat, Gleichmut heißt nicht, dass dass man wird nicht bewusst von diesen Tendenzen, von Abneigungen oder Zuneigungen, die sind sehr tief in uns, aber man verfolgt sie nicht. Man identifiziert sich damit nicht. Diese Wort für Gleichheit in Sanskrit oder Gleichmut heißt Upeksha. Wunderbares Wort. Upeksha, Iksha heißt sehen. Upa heißt aus der Nähe sehen. Und Upa heißt auch nicht sehen. Wunderbare Sprache Sanskrit. Wenn wir aus der Nähe sehen, wir sehen nicht im Sinne von Zuneigung und Abneigung, dann halten wir die Samskaras, die Bilder des Geistes, in Gleichgewicht. Dann wir können Wir sind ohne Stress. Wunderbare Sache, ohne Stress. Und wie kommen wir dazu, dass wir verstehen, diese Zuneigung heißt Kamaraga. Zuneigung ist in dem Sinne, dass wir diese Qualitäten von den Objekten, von Sinnen als etwas, das uns gehört, dass wir sind, betrachten. Und dadurch wir greifen dazu, indem wir uns damit identifizieren, wir greifen dazu. Diese nach buddhistischer Logik, wenn wir greifen in sich selbst an diese angenehme Gefühle, dann wir auch, indem wir uns selbst als etwas Wirkliches erfahren. Wir erfahren auch die anderen als etwas Wirkliches, was zuzugreifen ist, was uns gehört, was gehört einem wahren Ich, statt ich selbst und unsere Partner oder was immer, unsere Freunde, unsere Gesellschaft als ein Prozess zu sehen. Und genauso auch mit Sinnenobjekte. Wenn wir uns an Sinnenobjekte anhaften, wir sind in Stress. Das heißt nicht, dass wir nicht diese Sinnenobjekte genießen können. Wir können sie genießen, aber wir können sie genießen ohne Anhaften. Es gibt zwei Sorten von Upeksha, von Gleichmut. Gleichmut von Samskaras, Samskara Upeksha, Gleichmut von Formationen, indem man nicht an angenehme und unangenehme haftet, und Gleichmut von Gefühl, dass man nicht ein angenehmes Gefühl hat und unangenehmes Gefühl hat, man hat neutrales Gefühl. Vielmals wir erleben ein Gefühl, Empfindung, aber es ist nicht angenehm, es ist nicht auf unangenehm. Solange wir Unwissen haben nach der buddhistischen Lehre, wenn wir angenehmes Objekt erleben, wir haften drauf. Das ist Zeugnis von unseres Unwissen. Wenn wir unangenehmes Gefühl haben, wir erleben es mit Abwehr. Wir wollen das wegschaffen. Und wenn wir neutrales Gefühl haben, neutrale Empfindung, wie manifestiert sich unseres Unwissen? Indem wir entweder Langeweile haben und suchen nach etwas, was wir wollen, oder dass wir aufgeregt sind, oder dass wir so Unklarheit, Schläfigkeit haben und unser Geist senkt. In der Mahayana-Lehre, alle Hindernisse lassen sich zusammenfassen als Aufgeregtheit und Senken des Geistes. Aufgeregtheit des Geistes, indem man Zuneigung hat und greift zu, Abneigung hat und wehrt sich mit Gewalt, dann Unruhe des Geistes, was natürlich selbst schon Zustand von Hindernis ist, und Reue des Geistes. Oder dann, was heißt Dhyanamida und Thinamida, Schläfigkeit des Geistes und Unklarheit des Geistes. Oder dann Zweifel. Alles diese vier: Zuneigung, Abneigung, Aufgeregtheit, Reue und Zweifel, das sind Ausdrücke von Unruhe des Geistes. Was heißt dann Audatyam? Audatyam ist, dass der Geist geht nach oben, er regt sich auf. Und wenn er sich nicht regt auf, er senkt. Und das ist Ausdruck von unseren Unwissen. Solange wir dieses Unwissen haben, wir können nicht wahrheitsgemäß, so Buddhismus, die wahre Natur von unserer Erfahrung erleben. Das heißt nicht, wenn wir nicht müde sind, wir sollen uns nicht, wir sollen nicht uns ausruhen. Nein, aber wir sollen wissen, dieser mittlere Weg, nicht zu viel Schlaf, nicht zu wenig Schlaf, nicht zu viel essen, nicht zu wenig essen und so weiter, damit wir in diesem Zustand von Wissensklarheit bleiben können. Wir diesen Zustand von Wissensklarheit aufrecht halten können. Das ist Herausforderung der Meditation. Wissensklarheit des Geistes aufrecht halten. Und dafür muss man konsequent, wie wir schon erklärt haben, Achtsamkeit üben. Achtsamkeit heißt, dass wir Objekt der Aufmerksamkeit klar erleben. Das ist Achtsamkeit. Jetzt, wenn ich rede, ich erlebe mit Klarheit, was ich rede. Wenn ich Tee trinke, ich erlebe mit Klarheit, dass ich Tee trinke. Und wenn ich fege, ich erlebe mit Klarheit, dass ich fege. Wenn es der Fall ist, dann ich anwende meine Energie mit ohne also mit Weisheit und ohne große Anwendung von Energie. Wir haben alle erlebt, ich brauche nicht zu erklären, ich bin jetzt 75, es kommt immer mehr und mehr. Wir vergessen die Dinge, wir vergessen die Schlüssel irgendwo, dann suchen wir eine halbe Stunde, wo wir sie vergessen haben. So anwenden wir nutzlos die Energie. Wenn wir meditieren, wird es ein bisschen besser, wenn wir älter werden. Aber wenn wir nicht meditieren, wird es ganz, ganz schrecklich manchmal. So viele ältere Menschen dann leiden von meiner Tante zum Beispiel. Sie hat praktisch vergessen, wie sie heißt und konnte nicht mehr erklären, sogar ihre Familie. Das kann passieren. Alles Mögliche kann passieren, aber wenn es mit Achtsamkeit passiert und mit Klarheit des Geistes passiert, passiert es ganz anderes. Und wenn es ganz anderes passiert, ist es, indem man sich Mühe gegeben hat, dann um Faulheit zu überwinden. Wir haben gelernt, braucht man Glaube, braucht man Motivation. Wenn man Motivation hat, man übt, und wenn man übt, man erlebt diese, was wir diese Gleichmut des Geistes, Klarheit und Entspannung. Klarheit und Entspannung ist dann Resultat von, es führt zu Kontinuität in Achtsamkeit. Wenn wir Kontinuität von Achtsamkeit, Übung von Achtsamkeit haben, dann wir lassen nicht zu für lange Zeit, dass Faulheit uns dominiert. Wenn wir nicht Achtsamkeit haben, dann die Faulheit uns immer dominiert. Und das ist sehr, sehr einfach. Warum ist es einfach, dass Faulheit uns dominiert? Weil wir nicht gewöhnt sind an Achtsamkeit. So, dann diese vier Hindernisse: Zuneigung, Abneigung, Zuneigung mit Zugreifen, mit dem Wissen, dass das ist, gehört mir, das bin ich, das will ich. Nicht Zuneigung mit Achtsamkeit. Zuneigung mit Achtsamkeit erlebt man ganz anderes. Das muss man, wir müssen das selbst erfahren. Was ist Zuneigung mit Achtsamkeit? Was ist Zuneigung ohne Achtsamkeit? Sehr wichtig zu erfahren. Was ist Tee trinken mit Achtsamkeit? Was ist Tee trinken ohne Achtsamkeit? Was ist Atmen betrachten mit Achtsamkeit? Was ist Atmen betrachten ohne Achtsamkeit? Was ist Abneigung mit Achtsamkeit? Was ist Abneigung ohne Achtsamkeit? Was ist Aufgeregtheit mit Achtsamkeit? Was ist Aufgeregtheit ohne Achtsamkeit? Was ist Zweifel mit Achtsamkeit? Was ist Zweifel ohne Achtsamkeit? Wenn wir das erfahren, wir werden nicht faul, weil niemand will Stress haben. Niemand. Wer will Stress haben? Zeigen Sie mir einen, der möchte Stress haben. Aber wenn wir nicht Stress haben möchten, wir müssen konsequent bei Achtsamkeit bleiben. Jetzt, wir reden über Meditation, über Atmen. Wenn wir die Achtsamkeit konsequent auf diese Periode zwischen Einatmen und Ausatmen und Einatmen führen, dann bleibt die Achtsamkeit allmählich im ganzen Körper. Weil wenn wir die Einatmen und Ausatmenzüge nur auf einer Stelle betrachten, dann die Erfahrung ist nur an dieser Stelle. Wir führen zwar den Körper, aber das ist dann sozusagen im Hintergrund. Im Vorgrund kommt dann diese Berührungsstelle, die Anapana Nimitta heißt. Jetzt, wenn wir Achtsamkeit führen die Periode zwischen Einatmen und Ausatmen, dann ganzer Körper wird denn Objekt von Achtsamkeit. Und das ist sehr wichtig, wenn Sie wollen auch etwas mehr von tibetanischen Techniken verstehen, von Dzogchen, von Mahamudra und so weiter. Es ist sehr, sehr wichtig zu erfahren, dass dieser Körper ist eine Ganze und der Geist ist an diese Ganze verbunden und kann man nicht von diesem Ganzen trennen. Körper und Geist kann man nicht trennen. Wenn Sie dann Achtsamkeit über diese Lücke zwischen Einatmen und Ausatmen führen, dann in dieser Lücke ist ziemlich leicht, zu diesem Zustand ohne Denken zu bleiben. Obwohl man ohne Denken ist, man erfährt den ganzen Körper. In der Theravada-Meditation das wird nicht betont, dass diese Erfahrung von ganzem Körper und Erfahrung von ganzem Geist, sie sollen sich vereinigen. Und in dieser Periode dann erfährt man auch den Körper als eine Einheit. In dieser Einheit dann herrscht der Geist, wenn Sie sich konzentrieren auf irgendwelche Stelle in dem Körper, der Geist geht dann zu dieser Stelle mittels Prana. Und Prana ist Lebensfakultät, Lebensenergie. Die Körper und Geist sozusagen vereinigt. Wenn Sie wollen besser tibetanische Meditation verstehen, das ist sehr, sehr wichtig. So wichtig, dass sogar eigentlich Prana ist Atmen auch, sehr feine Atmen, weil Atmen ist Windelement und im Buddhismus Windelement ist Bewegung. Wo immer Bewegung ist, ist Windelement. Innen, draußen, alles ist Windelement. Deswegen die Weisen, so in China gibt es Geomancy, sehr wichtig, die Weisen sehen diese Prana. Energien auch in der Erde, in Bäumen, in den Tieren und in alles gibt es diese Energie. Das Physische und Geistliche kann man nicht streng trennen. Es ist nicht möglich. Und das war praktisch bis heute Tendenz von Wissenschaft, immer trennen physische und geistliche Prozesse. Nicht in der indischen Philosophie, nicht in der chinesischen Philosophie. Warum? Wegen dieser zentralen Bedeutung von Phänomen von Prana, von Qi, oder Qi. Das ist so wichtig, dass in Taoismus sogar oder in Tantra wird es sozusagen ein Element in sich selbst. Aber streng gesagt, von buddhistischer Ansicht ist das einfach Windelement. Unterscheidet nicht von Windelement als Einatmen, Ausatmen oder Windelement als Prana oder Windelement draußen. Alles, was Bewegung ist, ist Windelement. Diese Windelement draußen aber und Windelement innen ist nicht dasselbe, weil dieser Windelement draußen ist nicht unmittelbar mit dem Geist verbunden, aber dieser Windelement innerhalb des Körpers ist genau das, was Körper und Geist zusammenbindet. Der Körper kann sich nicht ohne Prana bewegen. Die Sprache kann sich nicht ohne Prana bewegen. Der Geist kann sich nicht ohne Prana bewegen. Herz kann sich nicht ohne Prana bewegen. Blut kann sich nicht ohne Prana bewegen. Urin, Harn kann sich nicht ohne Prana bewegen. Die Darm kann sich nicht ohne Prana bewegen. Bauch kann sich nicht ohne, Magen kann sich nicht ohne Prana bewegen. Nichts kann sich ohne Prana bewegen. Aber wenn man Wissensklarheit hat, man kann erleben, wie indem man auf gewisse Weise Geist manipuliert, man gleichzeitig manipuliert auch Prana. Wo immer ich in meinem Körper die Achtsamkeit lenke, dort lenke ich meinen Geist und dort wird diese Wahrnehmung und Empfindung dann umso schärfer. Der Geist, wenn er lenkt, irgendwo, Geist, das konzentriert ist, ist wie eine Lupe. Was man mit einer Lupe sieht, wird dann zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal größer. Nach der Wissenschaft von Yoga, man hat elektronische, wenn man gute Konzentration hat, man hat elektronischen Mikroskop zur Verfügung. Man kann kleine Körperteile vergrößern bis zu Infinität, bis zur Unendlichkeit. Man kann Unendlichkeit wieder verkleinern, wie auf eine kleine Stelle, so wie Spitze der Nadel. Alles diese Fähigkeit hat unser Geist. Es ist nicht nur die Fähigkeit von der Buddha oder so. Wir können diese Fähigkeit entwickeln. Das ist ein Teil von Meditation. Wenn wir Dasana üben, oder Kriya Ayatana in Burma und so weiter, muss man unbedingt lernen, wenn man Meditation sozusagen lehren möchte und auch selbst erfolgreich damit sein möchte, muss man unbedingt die Casinos lernen. Denn man erlebt sehr klar kleine, winziges, rote Fleck von roter Farbe kann man vergrößern im Geiste, wenn es Geistobjekt wird, so groß wie die Welt und dann wieder verkleinern, so klein wie Spitze von Nadel. Das ist nicht so schwer. Gar nicht so schwer. Nur normalerweise, man widmet sich nicht diese Meditationen. Aber Yogi widmet sich dieser Meditation und er kann dann dadurch diese Erfahrung von den Objekten intensiv machen, intensivieren, ja, intensivieren. Man kann sie intensivieren so, und das ist Tantra. Dass man einfach explodiert. Und Shamatha hat zu tun mit dieser Fähigkeit des Geistes zur Konzentration, damit man intensiver die Sachen erlebt. Und das ist sehr wichtig. Der Buddha heißt einer, der wach ist. Und wer wach ist, er will nicht schlafen. Wir wollen schlafen, indem wir nicht wach sind. Und wie kommt man nicht zu diesem Zustand, dass man wach wird, indem man intensiver erlebt? Und das kann auch passieren in der Meditation über Atmen. Man dann braucht sich nicht Mühe geben, ohne atmen zu bleiben, längere Periode. Aber wenn man nicht trainiert ist, sogar nicht mal halbe Minute kann man bleiben oder paar Sekunden ohne einatmen und ausatmen. Dann, aber wenn man nicht atmet, dann diese Erfahrung von dem Körper wird viel intensiver. Und wenn Erfahrung von dem Körper intensiver wird, auch wird die Erfahrung von der Empfindung und von Geist intensiver werden. Na, heute haben wir wunderbare Sachen erlebt, und werden fortsetzen und ich werde erklären mehr über diese Meditation an diese Achtsamkeit über die Perioden zwischen Einatmen und Ausatmen und wie man durch diese Perioden, Achtsamkeit über diese Perioden zu mehr intensive Erfahrung von dem Körper und von dem Geist, das in diesem Körper wohnt. Und das ist auch dann Schlüssel zu Verständnis von Tantra-Lehre. Intensiv erleben. Na gut, dann Wie spät haben wir es? Na, ich habe 1,5 Stunden gesprochen, dann wir können jetzt ein bisschen Platz für Fragen und Antworten. Nächstes Mal, wenn wir fortsetzen, am 12., wir können mit Fragen und Antworten anfangen. Jetzt, wenn es irgendetwas besonders Interessantes ist, was man verstehen möchte und nicht verstanden hat oder was man wissen möchte und noch nicht von meiner Erklärung so sehr klar war, bitte, bitte, ich warte auf Hand in dem Raum. Welche Hand erscheint in dem Raum? Keine Hand. Ich sehe nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Teilnehmer, vielleicht gibt es noch mehr, die noch Hand im Raum heben möchten. Ellen kommt mit. Ja, Ellen, bitte, bitte. Bitte, Bante, zwei Fragen. Und zwar einmal nach der Theravada-Tradition im Anapanasati-Sutta erfährt man auch den ganzen Atemkörper am Ende der ersten Tetrade, nach den ersten 4 Schritten, sagt der Buddha. Was ist der Ja. Unterschied zu den 9 Schritten nach Asanga? Erste Frage. Zweite Frage. Das Windelement. Die Mahabhuta, sagt der Buddha, innen und außen, das ist doch dasselbe. Du sagst, sie sagen aber, es sei ein Unterschied. Das habe ich auch nicht verstanden. Dankeschön. Welcher Unterschied? Ich habe auch nicht verstanden. Der Erste Wind. Frage ist, erste Frage, antworte ich, ja. Das ist natürlich, es gibt, das ist ganz anderer Aspekt, diese 4 Übungen. Ja? Erst einfach zählen, ja? Dann zählen heißt mit Achtsamkeit einatmen und ausatmen betrachten, dann das verfolgen, dann diese Geist darauf platzieren, auf diesen Atmenbild, auf Anapananimitta und dann sich vereinigen. Ja. Klar, diese 4 Übungen sind da und die sind dann erklärt durch diese 4 Grundlagen von Achtsamkeit gegenüber Körper, dann geübt wird durch Anapanasati auf Atmen, ja. Alles das ist da. Aber wichtig ist, ja, diese 9 Stufen sind andere Aspekte, andere Sichtweise, wie man diese selbe Prozess, das ist ein Prozess, wie man das zusammenbringt. Am Anfang, der Geist hat nicht Achtsamkeit. Er hat nicht Achtsamkeit, weil er faul ist, weil er nicht Motivation hat, weil er nicht übt. Deswegen, er muss mit Kraft und ohne Achtsamkeit diese bei dem Objekt bleiben, einatmen und ausatmen. Man spricht nicht in Theravada über Zwischenatmen. Ja? Und indem man mit Kraft macht, dann ist er nicht imstande, den Geist zu stabilisieren. Das ist ja klar. Ja, wenn Sie dann zählen ist damit man einfach bei dem Objekt bleibt mit Achtsamkeit, nicht durch Kraft. Ja, deswegen zählt man. Wenn es passiert, dann zählen ist Unsinn natürlich, ja. Aber am Anfang muss man sich zwingen. Diese Zwingen ist dann zählen, ja. Dann, wenn der Geist bei dem Objekt bleibt durch Kraft von Achtsamkeit, dann braucht man nicht mehr zu zählen. Dann man kann verfolgen. Anugamana. Und indem man verfolgt, man auch automatisch weiß genau, was ist kurze Atmen, lange Atmen und was sind die Hintergründe von kurzes und lange Atmen. Man braucht nicht daran zu denken. Und wenn man nicht daran denkt und verfolgt mit Klarheit, dann nächstes Stadium ist, dass der Geist, das ist dann Sabbakaya Patisamvedi, Asasi Samiti Sikati, Sabbakaya Patisamvedi, Pasasi Samiti Sikati. Ich lerne einzuatmen und auszuatmen, ganzen Körper erleben. Ganzen Körper erleben heißt, dass der auf in Theravada, auf diese Anapana-Nimitta, auf dem Bild von Einatmen, Ausatmen, diese Atmen, Geist und Körper, das Grundlage ist für Atmen, ohne Körper atmen wir nicht, die vereinigen sind. Dann erscheint klares Bild von Atmen. Anapana, Nimitta wird zu mentalen Bild. Mentalen, wenn es stattfindet, dann wird dieser Körper klar und auch Atmen wird sehr klar, dann kommt mit nach der Visuddhimagga-Lehre kommt mit diese Upacara-Nimitta und Patibhaga-Nimitta, ja? Oder Ugaha-Nimitta und Patibhaga-Nimitta. Dann man wird bewusst von diesem Bild von Atmen und es wird dann reflektives Bild in dem Geiste. Das heißt, man wird es sehr, sehr klar erleben und der Geist bewegt sich nicht weg davon. Dann der Geist kann auf das Bild dann kann sich platzieren und nicht bewegen und dann vereinigt sich mit diesem Bild und das wird dann Jana, ja, Ja, aber aber dafür braucht man Achtsamkeit. Achtsamkeit ist das dritte, vierte Stadium. Wird zu, dann man lässt nicht der Geist senken, den Geist senken, wenn man konzentriert ist durch Achtsamkeit. Der Geist hat Tendenz zu senken, wenn es überwunden wird. Dann wird der Geist stabil auf dem Objekt. Das ist dieses sechste Stadium von Shamatha. Sechste Stadium ist, der Geist wird beruhigt. Wenn der Geist beruhigt ist, dann er kann gleichmäßige Anstrengung anwenden und dann rutscht er in das Objekt und das ist dann Einspitzigkeit und Samadhi. Ja. Selber Prozess ist kein und nur anderer Aspekt, andere Erklärung. Alles ist in Bewegung. Wer will, dass diese Bewegung steht? Nur dieses konzeptuelles Denken. Und konzeptuelles Denken ist gut, aber Hindernis auch. Weil das ist eine Bewegung, nicht? Es steht nicht. Diese Zählen und verfolgen und platzieren ist, und senken und versenken ist ein Prozess, nicht zwei Prozesse. Aber nur konzeptionell sind es ein, zwei, drei, vier Prozesse. Aber in der Tat ist nur ein Prozess. Und damit es ein Prozess wird, muss man üben. Und üben ist, dass man die nicht trainiert, sondern das Ganze versteht. Ja, aber erst hat man immer Tendenz, sich an Konzepten zu richten und trainieren, sich so, dass diese und so muss sein und so muss sein und so muss sein. Wer macht das? Diese Ich, dass wir immer, immer etwas als Getrenntes erleben. Aber nichts ist getrennt. Alles ist nur Bewegung. Und dieses ist auch nur ein Prozess, nur Bewegung. Man muss irgendwie hineingehen und das passiert durch grobe Technik. Das ist Zählen. Wenn diese Technik ist erfolgreich, dann ist Verfolgen. Wenn dieses Prozess ist erfolgreich, dann kommt gleich mit Platzieren. Und wenn dieser Prozess ist erfolgreich, dann ist man in Samadhi. Ist nur ein Prozess, nicht zwei. Man kann gleichzeitig zählen, gleichzeitig verfolgen und gleichzeitig auch platzieren. Warum nicht? Zählen heißt achtsam atmen, verfolgen. Achtsam atmen, verfolgen heißt dann, wenn es erlebt wird, Haus aus platzieren. Platzieren heißt dann versenken. Und versenken ist Samadhi. Aber erst, wer will diesen Prozess trennen? Das ist nur unsere Mangel an Übung. Wenn man viel übt, es kommt alles zusammen. Solange, sobald man an Atmen achtet, gleich kann man verfolgen, platzieren und senken. Was ist getrennt? Nichts. Nur das Denken trennt. Aber in der Realität nichts ist getrennt und das ist zu erfahren. Dafür wir meditieren, damit wir das erfahren. Alles ist Einheit, nichts ist getrennt. Na gut. Na, dann. Wir reden nächstes Mal. Es gibt viele Sachen, die man lernen sollte und lernen. Man muss die richtige Motivation entwickeln. Und die richtige Motivation ist, wir wollen uns und unsere Welt als eine Ganze erleben. Und nicht immer trennen. Und das ist dann die Klarheit, die durch Üben von Achtsamkeit und Wissensklarheit kommt. Mal wir das erleben, es verlässt uns nicht. Wir können das nicht verlieren. Aber müssen wir uns bemühen, damit wir dazu kommen? Problem ist, dass unsere Gewohnheiten sind nicht gut. Wir sind nicht als Rinpoche geboren, schon von Kindheit dann mit so strenge Disziplin, dass sie nicht mehr Zeit haben zu spielen, nichts. Aber dann, sie haben gute Gewohnheiten. Aber wir sind immer abgelenkt. Dann wir müssen Disziplin haben, uns selbst durch richtige Motivation zu lenken. Das ist die Aufgabe von Meditation. Okay, dann Ich rede dann mit Carmen und vielleicht hoffentlich am 12. Wir setzen fort und dann reden wir, wie man dann durch diese Achtsamkeit an die Zwischenperiode von Einatmen und Ausatmen allmählich dann auch innerhalb des Körpers, man kann den Atmen lenken. Das ist dann, hat zu tun mit Yoga und mit tantrischen Meditationen. In Theravada, man lenkt nie den Atmen innerhalb des Körpers. Aber warum nicht, wenn man weiß, wie man das macht und dann, das ist von großem Nutzen. Man wird umso intensiver eigenen Körper und Geist, das an diesen Körper gebunden ist, erfahren können. Und das ist sehr wichtig. Der Buddha ist einer, der wach ist. Erst damit wir erfahren, was Buddha ist, müssen wir erfahren, wie tief wir schlafen. Okay, dann Verdienst für alle Wesen und wir machen Schluss für heute. Yueni tsukung te puti che, woten yichung seng tie kung chen fo ta. Möge Verdienst von heutiger Praxis sich an alle Wesen verbreiten, damit wir den Zustand von Perfektion erleben können. Omito. So. Bis nächste Woche, alles Gute. Hoffentlich klappt das in der Slowakei mit dem Signal. Ich kann nicht garantieren, aber vielleicht experimentiere ich ein bisschen mit Carmen. Ja? Sonntag nachmittags oder morgens rufst du mich an und wir experimentieren mit dem Computer, ob es funktioniert. Ja? Ja, okay, können wir machen. Und hoffentlich das Wetter wird gut. Wenn das Wetter gut ist, so wie heute, ist wie im Paradies hier, dann natürlich das Signal wird besser. Aber in den Bergen in Slowakei, wenn es regnet und dann ich kann nicht garantieren, dass es sich lohnt. Aber wahrscheinlich ja. Also hoffen wir für das Beste. Okay, dann Vielen bis Dank. nächste Woche. Auf Wiedersehen Ja, danke. und schönen Abend noch.